Ich liebe, Herr, dein Haus, die Städte, wo du thronst. Ich lieb dein Volk, das du erkauft, bei dem du selber wohnst. Ich lieb dein Volk, das du erkauft, bei dem du selber wohnst. Hier weile ich so gern, hier ist der Gnade Pfort. Der Fels und ihren Lüsten fern, wo man von Liebe hört. Der Fels und ihren Lüsten fern, wo man von Liebe hört. Du segnest jederzeit durch deiner Wahrheit Wort. Und führst uns hin zur Herrlichkeit, zum ewig selgen Ort. Und führst uns hin zur Herrlichkeit, zum ewig selgen Ort. Wie ist sie mir so lieb, die Braut, die du erkauft. Dein Kreuz, ihr Heil und ihr Panier und Fels, auf dem sie baut. Dein Kreuz, ihr Heil und ihr Panier und Fels, auf dem sie baut. Dein Wort, sie treu bewahrt, trotz Weltgespott und Hohn. Stets auf dein Kommen betend hart, denn droben ist ihr Lohn. Stets auf dein Kommen betend hart, denn droben